Zeit FM. Es ist 12 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Diana Kramer. Seit dem frühen Morgen sorgte ein weiterer Streik der Lokführergewerkschaft GDL für erhebliche Einschränkungen für Fahrgäste im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn war mit dem Versuch gescheitert, den Streik in letzter Minute gerichtlich verbieten zu lassen. Über eine Berufung soll heute gegen Mittag entschieden werden. Egal wie das Hessische Landesarbeitsgericht urteilt, die Fahrgäste sollten sich trotzdem nach Reisealternativen umschauen. Denn selbst wenn die GDL ihren Streik abbrechen müsste, wäre das Personal noch lange nicht am Arbeitsplatz. Die Bahn begründet ihre Berufung vor allem mit der kurzfristigen Ansetzung des Ausstands. 22 Stunden von Ankündigung bis Streikbeginn seien viel zu kurz. Ob das Gericht dieser Argumentation folgt, ist fraglich, denn das Streikrecht wird bei uns großgeschrieben, es sei denn, es besteht eine Gefahr für Leib und Leben. Und Bahnstreiks mögen zwar für die Kunden ärgerlich sein, mehr aber auch nicht. Aus Berlin, Thomas Bleskin. Die Inflation in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 gefallen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kletterten die Verbraucherpreise im Februar im Vergleich zum letzten Jahr nur noch um 2,5%. Zurückgegangen sind vor allem die Preise für Energie, trotz der ausgelaufenen Energiepreisbremsen und des höheren CO2-Preises. Aber auch bei Nahrungsmitteln steigen die Preise nicht mehr so stark. Vor allem frisches Gemüse, Molkereiprodukte und Öl sind wieder günstiger geworden. Die Versorgung der notleidenden Menschen im Gazastreifen über den Seeweg ist gestartet. Heute Morgen stach das Schiff Open Arms von Zypern aus in See. An Bord befinden sich 200 Tonnen Hilfsgüter. Mit Jubel begleiteten die Mitarbeiter der humanitären Organisation Open Arms das Ablegen des Schiffes. Für die Menschen in Gaza, die hungern, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber auch eine Hoffnung, endlich etwas zu essen zu bekommen. Die Route Larnaca-Gaza ist nicht ungefährlich. Der zyprische Hafen von Larnaca liegt nämlich rund 400 Kilometer von Gaza entfernt. Mit der Ankunft vor der Küste Gazas wird nach etwa 60 Stunden gerechnet. Aus Athen, Takis Zafos. Unter den Ländern formiert sich Widerstand gegen die teilweise Legalisierung von Cannabis zum 1. April. Drei Ausschüsse des Bundesrats empfehlen, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Der Bundesrat kann die Cannabis-Legalisierung zwar nicht stoppen, aber verzögern. Zum Wetter, die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. In der Osthälfte gibt es heute neben einigen Wolkenfeldern auch sonnige Abschnitte und es bleibt überwiegend trocken. Ansonsten wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer. Die Höchstwerte heute bei 8 bis 15 Grad. Morgen ganz ähnlich, im Osten heiter bis wolkig und trocken, sonst stark bewölkt und im Westen und Südwesten anfangs teils kräftiger Regen, später auch über der Mitte Schauer bei 10 bis 15 Grad maximal. Das waren die Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rock Ola auf BeidFM. Am Mikrofon begrüßt euch Heinz-Jürgen Maaßen. Thank you. Mit dem LP-Highlight der Sendung sind wir heute im Februar 1968 gelandet bei den Rascals. Ihr viertes Studioalbum hieß Once Upon a Dream. Ihre Musik bewegte sich zwischen Rock, Pop und Soul und der damals angesagten Psychedelic-Musik. Und die Platte war, obwohl nicht unbedingt ein Hit-Album, ein relativ großer Erfolg in den USA. Ein Platz 9 in den Pop-LP-Charts und witzigerweise auch ein Platz 7 in den R&B-Charts, was damit zu tun hatte, dass die Rascals dort auch in der Regel gelistet wurden, denn ihre Musik enthielt sehr viele Elemente aus dem Rhythm and Blues. Das war bei Once Upon a Dream nicht ganz so stark. Wir werden aber nachher noch einen Blues-Titel von ihnen hören. Aber jetzt kommt erstmal was Poppigeres. Rainy Day. Most everyone remembers a special season. As for mine, I have the perfect reason. Spring is my season. I think my reason is because spring is full of rainy, rainy days. Chased in by stormy weather, meeting a lovely face, so beautifully wrapped in lace, made me much more. Hardly can keep from knowing, just by the way she's glowing, we're both out in the rain. We kiss and then I hold her near me. The perfect time for take my every morning from a dream of peace and love. We'll share each day, be it rain or shine, together. Once Upon a Dream war die erste CD der Rascals, die sie unter diesem Namen The Rascals veröffentlichten und nicht mehr unter The Young Rascals. Naja, die Zeit blieb halt nicht stehen, auch für die Jungs nicht. Und so wie die Band wurde auch ihre Musik langsam erwachsen. Die Stücke unterschieden sich ebenfalls deutlich von ihren bisherigen Produktionen und brachten eine leichte Abkehr von den R&B-orientierten Tracks zu komplexeren Stücken mit orchestralen Pop-Arrangements mit sich, wie gerade eben auch in The Rainy Day zu hören war. Sie versuchten aber auch Hitmaterial zu produzieren. Die Platte warf sogar eine Single ab, die bis auf Platz 20 in den Single-Charts in Amerika kletterte. It's Wonderful. Hört Rockola auf Byte FM, LP-Highlight der Sendung heute, Once Upon a Dream von den Rascals aus dem Frühjahr 1968. Ich komme später nochmal auf diese Platte zurück, aber wie ja mittlerweile in der Sendung üblich, kommen jetzt ein paar Singles aus dem Frühjahr 1968. Zum Beispiel diese hier von Hugo Montenegro, die entführt uns in den Wilden Westen. Oh, Das war die Filmmusik zum Film The Good, The Bad and The Ugly. Eine Single aus dem Jahr 1968, Februar 1968. Sergio Leone hat diesen Film gedreht, einen monumentalen sogenannten Italo-Western mit Clint Eastwood, Eli Wallach und Lee Van Cleef. In Deutschland hatte er einen anderen Titel, nämlich Zwei glorreiche Halunken. Ja, Singles aus dem Frühjahr 68 stehen jetzt auf dem Programm und eine bemerkenswerte Single kam von einer meiner Lieblingsgruppen damals, den Pretty Things. Sie hatten 1967 einen enormen Schwenk vom harten Bluesrock zur filigranen Psychedelic-Musik absolviert. Die Kritiker fanden es klasse, die Fans eher nicht. Ihre im Prinzip besten und interessantesten Platten, Emotions, SF Sorrow, ein frühes Konzeptalbum und Parachutes, blieben in den Regalen liegen. Ich spiele jetzt für euch einen meiner Lieblingssongs oder eine meiner Lieblingssingles aus ihrer psychedelischen Ära. Und zwar Talking About the Good Times war die A-Seite und Walking Through My Dreams die B-Seite, The Pretty Things. Ihr hört Rock Ola auf Byte FM. When I'm unhappy and in my eyes my sleepy head in case the vision goes. Here in purple velvet, now where time and motion slows. Walking through my dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams and I'm not seeing. Soweit die Pretty Things. Donovan war in den 60s mit den Beatles in Indien und lernte dort die Schwester von Patti Boyd kennen, Jenny Boyd. Patti war zu der Zeit die Frau von George Harrison, heiratete später Eric Clapton. Jenny war wie Patti zu der Zeit Model und Fotomodell und kurz mit Donovan liiert, der ihr gleich einen Song widmete, Jennifer Juniper. Hi, this is Quincy Jones, and you're listening to Byte FM. Check it out. I dwell in the north, in the green country, far and near, and I take to my rest at the end of day, whilst o'erhead prettier stars do play. And then I dream alone, then I make a song about everything that I've known and felt. Then it makes me sad and smelt. Then I wake up in a funny old kind of day. The rain has gone away. Watching the children sing and play in the garden and the roadway. Up comes a little one singing a song about a friend she knows called Rosie. Off to the greenwood you must go, bring her my one fine posy. All of a sudden I'm light as air, feel sad as a butterfly. Oh, I dwell with my pride and my songs and things we're learning. Oh, so wearily, and I dream of the girl with the sunshine eyes. Sunday, wherever she may be. And then I dream along, then I make a song about everything that I've known and felt. Then it makes me sad and smelt. Then I wake up in the funny old kind of day. The rain has gone away. Watching the children sing and play in the garden and the roadway. Up comes a little one singing a song about a friend she knows called Rosie. Off to the greenwood you must go, bring him a one fine posy. All of a sudden I'm light as air, feel sad as a butterfly. Oh, I dwell in the north, in the green country. Far and near, and I dream of the girl with the sunshine eye. Sunday, wherever she may be. And then I dream along, and then I make a song about everything that I've known and felt, and it makes my sadness melt. Hört Rockola auf Byte FM mit Heinz-Jürgen Maaßen. Wir sind im Frühjahr 1968. Singles aus England im Moment stehen auf dem Programm. Die Trogs hier mit Little Girl. We'll fight back. It's just the start. It cannot end. Cause from our love was born today a little girl, not far away from where I live. Little girl, a little girl, a little girl, a little girl. Little Girl von den Trogs, geschrieben von deren Sänger Reg Presley und produziert von dem Starproduzenten Larry Page. In Deutschland kam das Stück bis auf Platz 22, in England reicht es so gerade für die Top 40. An die Rückseite kann ich mich gar nicht so recht erinnern. Ich habe sie mir aber nochmal angehört und denke, wir sollten sie hören. Sie wollten nämlich damals offensichtlich ein wenig psychedelisch klingen. Maybe the Mad Band, hier sind nochmal die Trogs. Study your reflection, trace the lines of thought and untapped wisdom trapped behind your eyes. How can you release the tension caused by your imagination, camouflaged by knowing that the images you dwell upon conflict with the reality of life? Das klang ganz schön ungewöhnlich für diese Gruppe, obwohl die wurden halt wegen ihres Knallers Wild Thing seinerzeit doch ziemlich unterschätzt. Gerade Reg Presley, ihr Leadsänger, hat auch tolle Stücke komponiert. Kommen wir jetzt zurück zu unserem LP-Highlight der Sendung. Ich habe bisher erst 3 kurze Ausschnitte gespielt. Wird Zeit für einen weiteren My World von The Rascals. Much better, laughter instead of tears. everybody and everything in my world. There's lots of people. Won't you come with me? Won't you come with me? Won't you come with me? Wir sind zurück bei den Rascals, bei dem LP-Highlight der Sendung Once Upon a Dream. Sowohl Komponisten als auch die Leadsänger waren wieder Eddie Brigati und Felix Cavaliere. Letztere erklärte damals in einem Interview mit der Zeitschrift Melody Maker: "Our new album, and I say this in a humble way, will be Sgt. Pepper-ish." Naja, es kam wohl seinerzeit kaum eine Band an dem bahnbrechenden Album Sgt. Pepper's der Beatles vorbei oder ließ sich zumindest doch davon beeindrucken. Sie hatten jede Menge Unterstützung im Studio damals, vor allen Dingen aus dem Jazzlager: Ron Carter, King Curtis, Hubert Laws. Arif Mardin, Labelchef von Atlantic Records, produzierte diese Platte und arrangierte auch die Orchesterparts, dirigierte sie auch. Aber dem Blues blieben sie zumindest auf einem Stück ziemlich deutlich treu. Allerdings nannten sie das dann Singing the Blues Too Long. You've been singing the blues too long. Why don't you try and find a different song? Mm-hmm. Been singing about the blues too long. Go on and get yourself a brand new song. Yeah. You know it's time to make some changes, babe. Changing all the rights from wrong. If you've been lying awake all night trying to think what you should do. Mm. You can't sleep awake at night wondering just what you should do. Well, I got to tell you, wonder never solved a problem, baby. Only you yourself can pull it through. And I got the answer right here. You know, don't take much, oh, yeah, to kick yourself free. Yeah, yeah. You got to know where you're going, oh, yeah, and trust in me. Got no time. I think it's time you travel on and you can come with all of us too. And the peace and the happiness is going around. And we think thinker, it's time to make some changes. After all 1968, changing all the rights from the wrong. Listen, baby, come on, it gets better. Around. Got no time for being down. Whoa, oh, please. And I think I got the answer, baby. I want you to get up in the morning, look all around, see the love and the beautiful thing that the Lord had put here for us to. Is look inside. Whoa, whoa, yeah. Byte FM. This haven fades out. There's no one here to help to figure out, do all roads lead to here? Another one bails out, there's no one here, no chance to figure it out, not all roads. Not all roads lead to here. the silence, nowhere to run. In der vergangenen Woche hatte ich die neue LP von Bruce Sword als Neuvorstellung im Programm. Allerdings war die auch schon ein paar Monate auf dem Markt. Und da war das aktuelle Album seiner Band The Pineapple Thief auch schon da. It Leads to This. Das Quartett wurde 1999 von Bruce Sword gegründet und erlebte 2017 einen Aufschwung, als Schlagzeuger Gavin Harrison, seinerzeit auch bei King Crimson und Porcupine Tree gewesen, zur Gruppe stieß. Vervollständigt durch Bassist John Sykes und Keyboarder Steve Kitsch spielen die vier einen gelegentlich mit härteren Rockelementen versetzten Melodic Rock. So nennt man das, glaube ich, heute. Mir gefällt's, euch vielleicht ja auch. Wir hörten gerade Put It Right und jetzt kommt The Frost. Aber ich schaue gerade auf die Uhr, ich muss mich ja schon verabschieden. Die Sendung geht ja schon dem Ende entgegen. Bevor wir also jetzt The Pineapple Thief hören, sage ich schon mal Tschüss. Es geht nachher weiter hier mit den Tracks des Tages. Und Henning Tudor Kasbom. Es sei denn, ihr habt die Wiederholung gehört am Freitagmorgen, dann kommt jetzt Out of Spectrum mit Oliver Korthals. Und da wir nach den Pineapple Thief noch ein wenig Zeit haben, gönne ich euch noch ein Stück aus der neuen Solo-CD von Benji Kirkpatrick, sonst aktives Bandmitglied von Bellowhead, Faustus und der Seth Lakerman Band. Seine neue Platte heißt In Face und das Titelstück, das können wir noch zum großen Teil hören. Ich sage schon mal Tschüss und freue mich auf die nächste Woche. Ihr hoffentlich auch. Ghost inside you wanted to feel. Together in this hole.